Heute mit der Reihe Spielregeln. Wir erinnern in unserem Hörstück an einen Ausnahmeregisseur, den 2008 verstorbenen Klaus-Michael Grüber, der unter anderem in Berlin und Paris durch legendäre Arbeiten bekannt wurde. Meist lagen die Spielorte außerhalb des Theaters, beeindruckende intensive Bühnenlandschaften, in denen die Schauspieler von Menschen erzählen, die im Universum nach Halt suchen und die die Tragik der Entfernung zwischen Kunst und Wirklichkeit erfahrbar machen. Klaus-Michael Grüber hat mit grandiosen Schauspielern zusammengearbeitet, die alle ihren Anteil am Gelingen der Inszenierungen hatten. Das Hörstück bringt Beispiele aus berühmten Inszenierungen, nachgespielte Szenen und improvisierte Probenerinnerungen. Das Theater muss durch Tränen gehen. Eine akustische Annäherung an die Arbeit des Regisseurs Klaus-Michael Grüber. Hörstück von Klaus Dermutz und Andrea Markgraf. Erinnern heißt, ganz allein in einem ausgetrockneten Flussbett zurückgehen müssen. Statt der lebendigen Gesichter sich des Abdrucks ihrer Stimmen erinnern. Sich vortasten und mit dem Gehör erkennen. So gehst du in die Gegenwart hinein, in das Heute. Ich sah ihn in einem Sandloch hocken, auf dem Kopf eine Krone. Er saß im Lichtkegel. Tränen hatte er sich ins Auge geschminkt. Ein Buch lag vor ihm aufgeschlagen. Sein Blick ging zur Seite. Ein einsamer Blick. Grüber hatte am Bremer Theater im November 1969 Sturm gemacht von Shakespeare. Und da der Schauspieler Willy Trenk-Trebitsch kurz vor der Premiere ausgestiegen ist, hat er die Rolle des Prospero selbst übernommen. Grüber hat den Prospero ganz eng mit der Natur verbunden, so als würde der Prospero selbst schon in diesen Sand dieser Insel eingehen, als hätte er schon so mit den Machenschaften der Welt abgeschlossen, als würde er selbst in einem Zustand der Auflösung sich befinden und zurück zur Erde kehren. Grüber war in sich gekehrt, er hat die Stille in sich aufgenommen und aus der Stille heraus hat er die Natur und die Menschen beobachtet. Sein Theater, ein Theater zwischen Aufbruch und Ankunft. Und neuerlichem Aufbruch. Das war der Wanderer, wenn überhaupt. Dann ist das die Rolle von Grüber. Christoph Rüther, Filmregisseur, drehte 1999 einen Film über Klaus-Michael Grüber mit dem Titel L'Homme de Passage. Das war das Erste, was ich sah, waren die Backchen nach Euripides. Das drang durch, trotz nur in Anführung Video. Und da konnte man schon feststellen, dass diese Grüberschen Arbeiten so eine Qualität haben. So dieser berühmte Nachbrenneffekt. Und ähnlich ging es mir eigentlich mit vielen Arbeiten von Grüber, die hast du einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Leih die Hand und nimm den Zaubermantel von mir. Da liegt nun meine Kunst. Die Stunde ist da, die Minute fordert dein Gehör. Wir haben unsere Lust daran, uns in die Nacht des Unbekannten, in die kalte Fremde irgendeiner anderen Welt zu stürzen. Und wäre es möglich, wir verließen der Sonne Gebiet und stürmten des Irrsterns Grenzen hinaus. Liebe, was wäre das Leben ohne Hoffnung? Ein Funke, der aus der Kohle springt und verlischt. Dass der Mensch in seiner Jugend das Ziel so nahe glaubt. Es ist die schönste aller Täuschungen, womit die Natur der Schwachheit unseres Wesens aufhilft. Grüber wurde im Sommer 1941 in Neckar-Edelz in Süddeutschland geboren. Klaus Dermutz, Autor, schrieb 2008 das Buch Passagen und Transformationen über die Regiearbeit von Klaus Michael Grüber. Sein Vater war evangelischer Pfarrer und war in der Bekennenden Kirche und hat Widerstand gegen das NS-Regime geleistet. Aufgrund dieses Elternhauses hat Grüber sehr früh eine politische Prägung bekommen, die anders war als die vieler seiner Altersgenossen. Grüber muss nicht mit den Eltern abrechnen. Seine Mutter Claire bringt insgesamt 4 Kinder zur Welt. Martin, Margret, Peter und Klaus Michael, der Jüngste ist. Sein Bruder Martin sagte, dass Grübers Mitgefühl und sein starkes Mitleid innerhalb der Familie schon sehr früh aufgefallen ist. Kurz nach Kriegsende, Klaus war gerade 4 Jahre alt, kamen große Trecks entwurzelter Menschen durch unser Dorf. Flüchtlinge, Deportierte, befreite Häftlinge aus den Konzentrationslagern. Sie hatten die Städte verlassen und waren über Land gezogen, in der Hoffnung, dort etwas zu essen und vielleicht vorübergehend eine Unterkunft zu finden. Und unser Dorf lag zufällig am Schnittpunkt wichtiger Verkehrswege. Viele der Unglücklichen suchten Zuflucht im Pfarrhaus, wo man ihnen zwar auch nicht sagen konnte, wie es weiterging, wo aber wenigstens ein Teller mit warmer Suppe für sie bereitstand. Klaus hat diese Menschen oft ein Stück weit auf ihrem Weg begleitet, sehr zum Ärger unserer Mutter, die sich verständlicherweise Sorgen machte. Niemand konnte sein Verhalten so richtig verstehen, denn sie hatten einander ja nichts zu sagen, die Elendsgestalten und das Kind. Der Vater kam aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause und die Kinder wurden aus der Schule geholt und die Glocken läuteten, also zur Heimkehr Kriegsgefangenen. Es war ein ganz normaler Schultag, Ende der 40er Jahre. Wir sollten raus auf den Kirchhof. Mutter nahm mich an die Hand und zeigte auf einen der Kriegsheimkehrer. Das ist dein Vater. Er war mir fremd. Wenn ich ein Kind ansehe und denke, wie schmählich und verderbend das Joch ist, das es tragen wird und dass es darben wird wie wir, dass es Menschen suchen wird wie wir, Ich schweifte herum wie ein Irrlicht, griff alles an, wurde von allem ergriffen. Und dieses Durchlaufen hat eine eigenartige Ruhe, eine eigenartige Klarheit, eine neue Utopie, den Wunsch oder die Fähigkeit, nicht mehr zu reden, sondern die Sachen abzuschreiten, einen Fuß vor den anderen setzen. Ich bin. Wer hat ihn geboren? Bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Und ich, den gebogenen Stabe die Hand aufstützend, ich setz, ob langsam auch vorschreitend, den Fuß in Bewegung. Herr Krüger war in seiner Jugend ein begeisterter Sportler. Er war Fünfkämpfer, spielte Handball, Fußball, er war auch Leichtathlet. Gab es während der Proben eine Fußball-WM, verlegte er die Probenzeiten, um ein Spiel sehen zu können. Auch Formel-1-Rennen haben ihn begeistert. An Sonntagnachmittagen zog er sich zurück, um nur dieses Rennen zu sehen. Er war immer fasziniert von diesem Lärm und gleichzeitig von dieser Stille, die er im Cockpit des Rennfahrers wahrnahm. Nach dem Abitur bewirbt er sich an der berühmten Filmhochschule in Łódź in Polen, aber er wird dort nicht angenommen und er beginnt eine Ausbildung an der Stuttgarter Schauspielschule. Der Professor für Theatertheorie, Siegfried Melchinger, empfiehlt den jungen Grüber ans Piccolo-Theater zu Giorgio Strehla. Ich habe das Glück gehabt, am Theater zu einer Zeit anfangen zu können, in der das Theaterhandwerk noch erlernt werden konnte. Heutzutage lernt man nichts mehr, man erfindet nur noch. Noch heute bin ich davon überzeugt, dass das Theater zu 95% aus Gesetzen besteht, die man erlernen, wissen muss. Alles, was ich von diesen Gesetzen weiß, habe ich am Piccolo Teatro gelernt. Wenn man diese Gesetze bricht, brechen will, manchmal brechen muss, ist es notwendig, sie zu kennen. Die 5%, die noch übrig bleiben, verdanke ich dem Vorbild von Giorgio Strehla in seiner Unbedingtheit, seiner Rücksichtslosigkeit, seiner Gefährdung durch sich selbst wie für die anderen, die aber, wie ich es bei Giorgio verstanden habe, immer mit Zuneigung, mit sehr viel Liebe zu tun hat. Der Rest. Ich ziehe durch die Vergangenheit wie ein Ehrenleser über die Stoppeläcker, wenn der Herr des Lands geerntet hat. Da liest man jeden Strohhalm auf. Da Das Gefühl hatte ich bei Grübern immer auch, dass man da etwas, dass du anders rausgehst, als du da reingegangen bist. Ne? Dass der irgendwas mit dir veranstaltet. Ne? Dass der sozusagen an deine metaphysischen Grenzen geht. Ich habe nichts, wovon ich sagen könnte, es sei mein Eigen. Also in der Winterreise, da saß der Klaus auf der Tribüne und hat mit einem Megafon uns Anweisungen gegeben. Das war sehr, sehr durchdringend. Und da lagen so Papiere im Olympiastadion rum. Das waren Briefe, Hölderlin-Briefe waren das. Und die mussten wir dann lesen. Ich hab am Fuße des Bergs übernachtet in einer freundlichen Hütte. In diesem Stadion fühlte ich mich frei und ohne Mikroport. Unter Myrten, unter den Düften des Ladanstrauchs. Vorher habe ich in Stuttgart gespielt, die Tispe im Sommernachtsraum, und da hatte ich so eine hohe Stimme noch. Und die hohe Stimme, die dringt ja mehr durch, und das ging. Manchmal, wenn es sehr windig war, hat es mir das den weggeblasen, den Text. Aber ich fühlte mich dann nicht unwohl. Wo in der goldenen Flut des Pactolus die Schwäne mir zur Seite spielten. Dass sich der Grüber also bewusst war, dass das schon was bisher mit Hybris zu tun hat, ja, in diesem riesen Olympiastadion da was aufzuführen. Und der hat ja auch gesagt, das wird eine Behauptung sein, keine Inszenierung. Ich will keine Inszenierung haben. Ja, das hat was mit dem 36. Ich glaube, ich war die Olympiade dann auf dieser Tafel, wo sonst steht 3:0 für FC Bayern, standen Hölderlin-Texte. Ich habe mich nur gewundert, dass er immer wieder weggefahren ist. Und dann haben wir mit dem Assistenten probiert. Er brauchte immer so Auszeiten, nicht? Und dann ist er nach Paris gefahren und kam dann nach 3 Tagen wieder zurück. Warum machst du denn das? Weiß ich auch nicht. Ist in Ordnung, ne? Ich kann mich nicht zusammenreißen, dass ich erschrecke dann, du. Durch 1000 blühende Gebüsche wuchs mein Pfad nun aufwärts. Vom schroffen Abhang neigten lispelnde Bäume sich und übergossen mit ihren zarten Flocken mein Haupt. Aber das musst du doch gar nicht. Hast du doch gar keinen Grund zu. Ich lache mich immer kaputt. Du bist doch nicht auf den Kopf gefallen, Junge. Du bist doch nicht auf den Kopf. Jedenfalls habe ich so einen Brief gelesen, während der den Hyperion-Text gesprochen hat, gelaufen ist. Das war eine Wahnsinn, Wilhelm Menne, eine Leistung war das, während er den Text gesprochen hat, Hyperion-Text, lief der rum auf der Laufbahn. O ewiges Irrsal, wann reißt der Mensch aus deinen Ketten sich los? Wir wollen wachsen, da hinauf und dort hinaus, die Äste und die Zweige breiten. Und Boden und Wetter bringt uns doch, wohin es geht. Und wenn der Blitz auf deine Krone fällt und dich hinunter bis zur Wurzel spaltet, armer Baum, was geht es dich an? Ich war des Morgens ausgegangen. Um Mittag war ich auf der Höhe des Gebirgs. Ich stand, Begeisterung, sah fröhlich vor mich hin, genoss der reineren Lüfte des Himmels. Es waren selige Stunden. Verloren ins weite Blau, blickte ich oft hinauf an den Äther, ins heilige Meer, und mir ist, als öffnet ein verwandter Geist mir die Arme, als löste der Schmerz der Einsamkeit sich auf, ins Leben der Gottheit. Eins zu sein mit allem, das ist Leben der Gottheit, das ist der Himmel des Menschen. Oh, ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt. Und ein Bettler, wenn er nachdenkt. Ein Gott, wenn er träumt. Wenn er nachdenkt. Ein Bettler? Ach, wie ich oft da saß mit klopfendem Herzen auf den Höhen von Tina und den Falken und Kranichen nachsah und den kühnen, fröhlichen Schiffen, wenn sie hinunterschwanden am Horizont. Dort hinunter, dachte ich. Du wirst einsam sein, mein Liebling. Bin so ausgeworfen aus dem Garten der Natur, wo ich wuchs und blühte und vertrockne an der Mittagssonne. Aber sage nur niemand, dass uns das Schicksal trenne. Wir haben unsere Lust daran, uns in die Nacht des Unbekannten, in die kalte Fremde, irgendeiner anderen Welt zu stürzen. Und wäre es möglich, wir verließen der Sonne Gebiet und stürmten über des Irrsterns Grenzen hinaus? Warum gehen wir denn die stillen Lebenswege nicht auch? Er kommt mir so an, als würde mir was Neues verkaufen. Es gibt nichts Neues. Sag mal, es gibt überhaupt nichts Neues. Man darf nicht ein Theater gestalten für 20 Jahre lang, als wäre die Öffnung der Mauer irgendwas Weltbewegendes. Also wirklich. Ja? Okay. Und so weiter und so weiter. Ich konnte zu den Proben von Iphigenia auf Tauris kommen. Krüger hatte Iphigenia auf Tauris im Winter 1998 inszeniert. Und einmal sagte er nach einer Probe, ich könne mitkommen, also zum Mittagessen ins Schau, und ich hatte mein Aufnahmegerät dabei und ich wollte ihn interviewen, und Gröber sagte, ich möge das Aufnahmegerät auf einen Stuhl unter dem Tisch stellen, er wolle es nicht sehen. Und wir haben, glaube ich, so eine Stunde im Schau gesessen und wir haben kein Wort miteinander gesprochen. Das haben auch viele Schauspieler und Schauspielerinnen erzählt, dass sie mit Gröber geschwiegen haben und dass dieses Schweigen sie verbunden hat. Das ist eine Form der Kommunikation. Das Schweigen und bei Gröber auch die Stille. Was kann ich für sie tun? Gib ihnen, was du in dir hast. Kein Wort. Kein Wort mehr. Ein geblieben, wurde hinter Glas gemacht. Boden, Decke und die anderen zwei Wände, die wurden halt restauriert, nach Gotha, glaube ich, geschickt. Und dann wurden sie halt an einer anderen Stelle in eine Art Gittergerüst wieder aufgebaut. Ah, das ist der Ofen, nicht? Also das ist der Ofen. Genau, das ist ja, der Kamin. Hier hast du gesessen sozusagen. Ja, hier. Ja. Das andere ist schon weg, ja, das Übrige. Ne? Rudi hat er inszeniert im Hotel Esplanade. Das war die Ruine eines in den 30er Jahren in Berlin mondänen Hotel, in dem Greta Garbo und Charlie Chaplin abgestiegen sind. Also es war eine Hotelruine eigentlich im Niemandsland zwischen dem Todesstreifen der Mauer und dem, was vom Potsdamer Platz übrig geblieben war. Ja, das ist die Treppe. Da ist eine Treppe. Ja, aber nein, nein, das ist die Bühne. Und hier muss die Treppe gewesen sein. Und Grüber ist ja hier an einen Ort gegangen, der absolut etwas erzählt hat als Ruine von der Kriegsvergangenheit und von der auch unerledigten, nach wie vor jetzt wie eine Wunde, nicht im Stadtgebilde sichtbaren deutschen Geschichte. Friedemann Kreuder, Theaterwissenschaftler, veröffentlichte 2002 die Monographie »Formen des Erinnerns« im Theater Klaus-Michael Grübers. Er ging irgendwie an lausige Orte, ja, da zog es, da war es kalt, da war man unbehaust, da wurde man allein schon durch den Ort quasi metaphysisch festgenagelt auf irgendetwas Geworfenes. Ne? Von dem Hotel Esplanade sind nur vier Räume übrig geblieben, nicht? Ein Tanzsaal, ein Foyer, ein Frühstücksraum und dann oben ein Zimmer, da hat der Bühnenbildner also ein Van Gogh-Bild nachgebaut und im Foyer lief ein Pornofilm. Ich weiß nicht warum, ich habe ihn auch nicht gefragt, aber das war damals die Zeit der Piep-Shows, nicht? Und ich saß da an dem Kamin und habe das gelesen. Die Schaubühne hat da offenbar schon sehr früh die Idee gehabt, mal eine Alternative von Theater, ja performative Installationen schon zu machen. Grüber positioniert einen Vorleser, damals von dem großartigen Schauspieler Paul Burian. Rudi wurde von seiner Großmutter erzogen, einer Witwe, welche von einer Rente lebte und des Abends manchmal am schlesischen Bahnhof bettelte. Keiner hat ihn gewollt, sagte die Alte, aber der will dafür doppelt und obendrein weiß er, was er will. Und Grüber hat versucht am Anfang auch so wie in Freiburg am Text zu arbeiten, was ich da sehr schön fand. Und dann wollte er, dass ich das spiele. Und das ist natürlich ganz schwer, das ist eine Erzählung. Ich denke, das hätte man vielleicht dramatisieren müssen, um das zu spielen. Und der hat mit mir probiert und war nicht so zufrieden, dass ich das nicht jetzt spiele. Dann kam es so, dass ich das dort sitzend gelesen habe. Also das war eine Reduktion. Fünfeinhalb Jahre alt wachte der Knabe eines Morgens auf, wunderte sich, dass er allein im Bett lag, stieg hinaus, ging in die Küche und fand dort seine Erzieherin tot, am Fensterkreuz hängen. Nichts machen! Keine Angst vor dem Nichts, ja? Klaus, von wo soll ich auftreten? Soll ich da von hinten kommen oder von der Seite? Keine Fragen, keine Antworten, nichts. An einem Graben legte sie der neue Freund ins Gras. Und Johanna gab ihm alles, was ein Weib zu geben hat. Johanna erwachte. Sie wusste nicht, ob sie geschlafen hatte. Der Platz neben ihr war leer. Sie richtete sich auf, sah den Bärtigen knapp 10 Schritte vor sich stehen. Sie rief, da begann er zu laufen. Der Mond war hinter den Wolken verschwunden, ringsumher war schwarze Nacht, nur ihre weißen Schenkel leuchteten. Als sie ihre Kleider gerichtet hatte, merkte sie, dass ihre Handtasche fehlte. Nach der Zeit gebar Johanna einen Knaben, den sie Rudi nannte. der Rudi vaterlos. Die Mutter hat einen Untermieter, den hat sie dann geliebt und es wurde dann der Ersatzvater von dem Rudi und der Stiefvater, den überredet, eine Handgranate irgendwo zu verstecken. Hast du Mut? Fragte er den Jungen. Rudi, der kein lautes Wort mehr gesprochen hatte, seit das Paket im Hause war? Papa, nicht wahr? Man muss immer viel Mut haben. Ja, sagte Hermann. Mut ist immer nötig. Rudi war in das Rohr gekrochen, das Paket vorsichtig vor sich herschiebend. Es war mehr Wasser im Rohr und auch mehr Schlamm als im vergangenen Jahr. Das Kistchen war nicht verlötet. Als es Rudi in der Mitte des Rohres zurechtlegen wollte, kam es auf dem Kopf zu stehen. Und der schwere Inhalt riss den Deckel ab. Eine Handgranate fiel heraus. Schon 24 Stunden später wurde Rudi beerdigt. Und ich glaube, dieses Rudi, das Kindliche, was auch der Grüber hatte, und der sagt, man sagt ja oft, man schleppt seine Kindheit in einem Rucksack mit sich herum oder sie fließt an einem runter, die Kindheit. Vielleicht war das, ja, war das entscheidend, dass er sich gedacht hat, ich könnte das machen. Ich denke manchmal, dass er so eine Verwandtschaft sah. Wohl dem Manne, dem ein blühend Vaterland das Herz erfreut und stärkt. Mir ist, als würde ich in den Sumpf geworfen, als schlüge man den Sargdeckel über mir zu, wenn einer an das Meinige mich mahnt. Das ist auch einer von denen, die es gerne besser haben möchten in der Welt. Wie lange wird er schon laufen? Lange? Es ist kein Scherz, die Welt zu bessern. Der Reisende. Er weiß, dass die Stunde der Ruhe noch nicht gekommen ist. Falls sie kommen sollte. Es heißt also weitermachen, weitergehen. Also kämpfen. Das war's doch. Geist! Hyperion ist die Reise, die ein bestimmter Mensch unternimmt, verdächtig. Heimlich, müde, dennoch heftig, durch alle Welten, eine unstete Reise, exzessiv, angespannt, mit unerwarteten Umwegen, plötzlichen Wahnsinnsläufen, mit kaum zu erklärendem Anhalten, die Reise einer extremen Sensibilität in diese Atmosphären, in die ausgewechselten Sätze, in die vorläufigen Gesten, die während der Begegnungen ausgetauscht werden müssen, die Reise eines wahrhaft Exzentrischen, die sich von der Exaltation zur Niedergeschlagenheit, Mutlosigkeit bewegt, von der Furchtsamkeit zum Wagnis, von der Idylle zur Posse, vom Größenwahn zur Selbsterniedrigung. Was wir machen, ist ein vandalistischer Versuch. Wir machen uns zunutze, dass er passende Worte gefunden hat. Natürlich ist ein solches Vorhaben nicht schmerzlos, denn was er auf diesen einsamen Wegen preisgeben und im Stich lassen muss, das ist real. Ich habe nichts, wovon ich sagen möchte, das sei mein eigen, da ich noch ein stilles Kind war und von dem allem, was uns umgibt, nichts wusste. War ich da nicht mehr als jetzt, nach all den Mühen des Herzens und all dem Sinnen und Ringen? Wenn wir Hölderlin machen, dann gehe ich zum nächsten Bahnhof und nehme den nächsten Zug nach Kölschwerda. Und in dem Moment, wo du dich nämlich auf den Standpunkt stellst, wir machen Hyperion, bleibt dir die Luft weg. Erstens wegen deiner Unfähigkeit und zweitens, weil ich es nicht will. Es bleibt ja immer etwas Komprimiertes übrig. Es ist immer so, wenn ihr mir das Wort frei bietet, dann bin ich dankbar, weil ich draus machen darf. Wenn ihr mir es schon eingebettet in jede Schattierung gebt, dann habe ich wie eine Nachkauen von irgendwas. Und ich möchte nicht, dass ihr mir meine Fantasie das wenige raubt oder diktatorisch und so weiter. Nichts bedroht die Ordnung. Alle Arten von Ordnung. Mehr als die Beweglichkeit. Die Schnelligkeit und die Hartnäckigkeit des Reisenden. Wie ein heulender Nordwind fährt die Gegenwart über die Blüten unseres Geistes und versenkt sie im Entstehen. Es ist eine bessere Zeit, die suchst du, eine schönere Welt. Nur diese Welt umarmtest du in deinen Freunden. Du warst mit ihnen diese Welt. Ich war es endlich müde, mich wegzuwerfen, Trauben zu suchen in der Wüste und Blumen über dem Eisfeld. Auch die Schwalbe sucht ein freundlicher Land im Winter. Trink lieber einen Wodka, Großvater. Den trinkst du und der brennt dir im Bauch. Brennt, das ist auch das Herz, was abkriegt. Nur trink einen. Lass die lästerlichen Reden, Junge. Der alte Mann gibt vielleicht bald den Geist auf und reut seine Sünden. Du hier mit deinen Reden. Und der Harmonika. Ja. Hör auf mit der Musik, schamloser Mensch. Wenn ich nämlich nicht sofort etwas zu trinken bekomme, begreif das. Wenn ich meine Leidenschaft nicht befriedige, bin ich imstande, ein Verbrechen zu begehen. Gott weiß, was ich imstande bin zu tun. Du Flegel hast in deinem Kneipenleben so viel besoffenes Volk gesehen. Hast du dir etwa bis heute nicht klar gemacht, was das für Leute sind? Die sind krank. Leg sie an die Kette. Schlag sie. Erstich sie. Aber gib ihnen Wodka. Ich bitte ergebenst. Sei so gut. Ich demütige mich. Mein Gott, wie ich mich demütige. Bestimmte Sätze können nur in der Dunkelheit gesagt werden. Und du? Was lässt du nicht in Ruhe? Ja, kannst du dir kein grobes Wort sagen, weil er ein Gerechter ist. Kommst du von weit her? Was trinken will ich? Nicht ich will, meine Krankheit will es. Begreif doch. Das ist eine bestimmte Schwierigkeit, ja, in der Helligkeit die Dunkelheit herzustellen. Die einzige Idee ist, dass die Nacht hell ist. Und die im Lichte leben, die würden verstehen. Würden verstehen. Keine Atmosphäre. Sie macht ärmlich. Vor oder nach dem jüngsten Gericht. Und nicht irgendwann, mittendrin. Schiller Jos Bühne zu Tschechows ein Stück an der großen Straße war ein kahler Ort, weiß gedüncht. In der Wand waren Löcher. Es war ein heruntergekommener Ort sozusagen. Eine Herberge für eine Nacht, bevor die Pilger und die Reisenden wieder aufbrechen und ihre Wanderschaft fortsetzen. An der Wand gab es eine Ikone zu sehen und eine kleine Funzel spendete ein wenig Licht. Und hin und wieder fuhr ein Blitz in die Kneipe, sodass man dieses Bündel an Menschen, das dort saß und lag, dass man dieses Bündel von Menschen in einem grellen Licht sehen konnte. Ja, ist schön, aber sei dir bewusst, was das abwertend und traurig. Das ist, ich weiß nicht, aber E gleich MC im Quadrat kann man nicht bewerten. Das ist weder traurig, Raum und Zeit ist nicht traurig. Das ist so, ob es auseinander oder zusammenfällt, das ist ja scheißegal. wie wir implodieren, explodieren. Das ist so. Grüber, für mich ist der Mann ein Rätsel. Ich weiß nicht, was in ihm so gebrannt hat. Das war ja auch bei der großen Straße. Ich hatte gesagt, ihr lest mir das Stück mal vor. Ich kenne es nicht. Was natürlich ein Witz war, nicht? Also er kannte das Stück sehr gut. Er spielt mir das Stück mal vor, nicht? Sehe ich, wo ein Wirtshaus stehen, kann ich nicht vorübergehen. Ein Glas echten Madeira. Los! Man erschrickt, guter Mann, wenn einem unterwegs so eine Nacht ereilt. Ja, heute ist es Gott sei Dank besser. An der Straße sind viele Dörfer und Gehöfte. Da findet man Schutz vor dem Wetter. Früher dagegen, oh Gott, bewahr uns der Schöpfer, wie es damals war. Treibst du dich so lange auf der Erde herum, Alter? Bald 80 Jahre, guter Mann. 80 Jahre? Ja, ja. Im Alter kommt der Psalter. Simeon Sehelisch, sind Sie es oder sind Sie es nicht? Wie kommen Sie denn in diese Schenke? Das ist doch kein Ort für Sie. Schweig. Wer ist das? Ein Märtyrer, ein Unglücklicher. Ja, ja. Wohin das Trinken einen bringen kann. Schenk mir noch einen ein. Ja, an diese große Straße habe ich eine sehr gute Erinnerung, weil er mir sehr geholfen hat. Und zwar bei der ersten Probe, ich habe immer so Probleme, ich bin kein so rezeptiver Mensch. Also bis ich den Text drin habe, das dauert. Und ich kam zur ersten Probe, sagte, was machst du da, bist du viel zu kopflastig, ja? Bist du kein Intellektueller, du musst ein Bauer sein. Er spricht mir ein Bauer, die Stimme muss im Körper sein. Und dann hat er gesagt, ja, denk an Demosthenes, der so Sprachschwierigkeiten hatte und der so am Strand sich hingesetzt hat und an der Brandung und mit Kieselsteinen geübt hat. Und dann wurde die Sprache besser. Und da hat er gesagt, ja, nimm doch was im Mund. Ja. Und da habe ich mir eine Korkkugel, so eine kleine aus Kork, eine Kugel in den Mund genommen und habe so die Rolle gespielt. Und auch die Aufführungen. Und das war eine so komische Sprache, das mit der Kugel. Er hat sonst wenig Regieanweisungen gegeben, sondern immer nur pscht und leise. Das war so ein 20-Minuten-Auftritt, der aufklärt, da tritt ein Alkoholiker auf, der durch eine furchtbare Liebe und durch Alkohol zugrunde ging. Und ich war sein Diener und erzähle die ganze Geschichte, seine Geschichte, ja, und als Diener, als Bauer. Und dann war das mit der Kugel nicht schlecht. Und ich hatte immer Reservekugeln so in der Tasche, weil manchmal ist mir die Kugel aus dem Mund geflogen, zur Freude meiner Kollegen auf der Bühne. Ja, und habe ich Reservekugeln gehabt. Und ich habe die ganze Geschichte gegen den Willen dieses Alkoholikers da erzählt, ja. Der hat mir gesagt, lass das jetzt sein. Und ich hatte so einen 20-Minuten-Auftritt mit der Kugel. Und das fand ich eigentlich sehr angenehm, diese Hilfe, die er mir da gegeben hat. Die Schatten in Bewegung setzen. Es ist nach dem Schmerz. Ja, ja. Ich bitte dich, sei so gut. Stell dich fort. Du verstehst mich nicht. Begreif doch, du Flegel, wenn in deinem hölzernen Bornschädel auch nur ein Funken Hirn ist. Nicht ich bitte dich, mein Inneres, um in deiner Bornsprache zu reden. Mein Inneres bittet darum. Meine Krankheit bittet darum. Begreif das. Da gibt's nicht zu verstehen. Geh weg! Versucht euch zuzuhören, zu spüren. Jeder hat die Freiheit, seinen Satz auszuprobieren. Wir müssen alles andeuten und nicht durch Leiden. Kein gefühltes Herz, seid nicht so in der Seele verhaftet. Die interessiert niemanden. Der Regisseur ist ein Mensch, der die Angst der Schauspieler tilgt. Sie sind voller Angst. Doch ist die Angst einmal genommen, werden sie dermaßen schön. Er mochte überhaupt keine Psychologismen, Naturalismen. Jede Form der Bebilderung war ihm zuwider, Erklärung war ihm zuwider. Ich erinnere mich noch, als ich damals Prometheus, dabei habe ich ihn das erste Mal auf der Probe erlebt, das war 85. Das war in Salzburg, oder? Salzburg, ja. Und wie er so Worte in den Mund nahm, wie Schweigen, wenn der Prometheus schweigt, ist er tot, der muss durch den Schmerz gehen und immer die Aktion vor dem Satz. Also er hatte da so ein Instrumentarium an Möglichkeiten, mit denen er irgendwie die Sprache erstmal hervorhob, präsent machte, sie nicht belegte mit Kraftmeiereien oder sonst was, sondern eher so dieses Hineinlauschen. Bloß nicht ausmalen, bloß nicht. Ganz klar, ganz klare Zeichnung machen. Und dann ein wenig mit Tinte vermischen. Skizze. Dieses Eintauchen, dieses Hinhören, dieses Abklopfen, ja, keine Meinung haben, mir nichts erklären wollen. Das, dieses Freisetzen der Sprache durch genaueste Empfindung. Der Zauberer saß in einer Sanddüne und alles tanzte um ihn. Und er dirigierte das alles. Er hatte etwas gefährlich Magisches. Grübers Sturminszenierung im November 1969 wurde im Untertitel als Zauberlustspiel angekündigt. Im Programmheft schreibt Grüber, Prospero ist eins geworden mit der Erde, der er entstammt. Seine irdische Wanderschaft ist an ein Ende gekommen. Bricht wieder von dieser Insel auf. Ich will wissen, was meine Rolle ist. Müssen wir ausprobieren. Ausprobieren? Na, was sonst? Ich weiß, wo du bei deiner Arbeit mit den Schauspielern hin willst. Und wo du reinstichst. Diese Art der Vergewaltigung wird natürlich einsetzen, weil es gibt einfach Vorstellungen. Irgendwann werde ich sagen müssen, ich sehe dich jetzt so und so. Ja, und davor habe ich Angst. Das ist nicht eine Tirade im Sinn der Italianità, sondern das ist die Rücksichtslosigkeit, die Regisseur und Besoffene, und wenn Regisseur und Besoffene sind, das ist noch besser. Ich konnte das mal vormachen, ne? Rücksichtslos, ohne irgendeinen anderen Gedanken zu haben. Niemand zuzuhören. Ja, also wir waren ja öfters essen. Ich war bei ihm zu Hause. Also ich bin immer mit allergrößter Vorsicht zu Werke gegangen, kann ich nur sagen. Ja? Weil ich eben merkte, da steckt da auch eine unglaubliche Power so in dem, auch durchaus ein Jähzorn. Ja? Und das war alles fragil. Ja? Also war immer so ein bisschen walking on thin ice. Du darfst es jetzt nicht auf diese Weise ernst nehmen. Nimm alles viel leichter. Das Projekt ist viel leichter gedacht. Es ist aus einer größeren, weit ausholenden Bewegung herausgedacht. Ich habe ja nicht zufällig gesagt, schlag etwas vor. Ich inszeniere es dann. Ich finde es sehr schön, was du sagst. Aber diesen Anspruch, da immer die Welt bewegen zu wollen. Aber es kann auch zum Beispiel eine Situation geben, wo man sagt, jetzt müssen nackte Leute hier das und das machen. Und ich sehe das auch. Und ich möchte das auch gerne. Nur sage ich dann nein. Und wenn ich mit dir arbeite, und das habe ich in der Vergangenheit sehr gerne getan, war das bisher so, dass ich mich sozusagen an der Randzone von Arbeit befunden hatte. Und da auch einen ganz klaren Wert hatte. Ich brauche ja nichts zu sagen, wie riskant die ganze Geschichte ist. Du weißt, Erinnerungen können trügerisch sein. So gehst du in die Gegenwart hinein Natürlich ist ein solches Vorhaben nicht schmerzlos. Ich würde gerne von dir, Klaus-Michael Grüber, wissen, wie das bei dir momentan läuft, was bei dir Sache ist. Ich bin wirklich darauf angewiesen, dass du mir antwortest. Jeder träumt von seiner Revolution. Ich will wissen, was meine Rolle ist. Schauspieler müssen sehr aufgeben, sehr schwach sein. Gewinnen ist einfach. Verlieren müssen wir lernen. Was soll ich nur tun? Was tun? Wie es ihn begreiflich machen? Was für Überredungskünste soll ich noch anwenden? Das Blut stockt mir in den Adern. Dichon, lieber Freund. Dichon, lieber Freund. Was ist, Väterchen? Wer weint da? Der gnädige Herr. Alles andeuten. Nicht durch Leiden. Entleert euch. Seid ohne Bedeutung. Wenn wir diese Bahnhofsleute ansprechen, dann sind das Leute, die irgendwo eine Verwandtschaft mit Hölderlin haben. Woher das Licht nehmen? Doch, es gibt das Licht, Alter. Und im Licht leben würden verstehen. Die gibt es. Die gibt es, mein Guter. Was wir suchen, ist das Nichts. Wenn ihr die Stimme mit Traurigkeit belebt, hat sie keine Wahrheit, keine Steilheit mehr, ja? Keine Steilheit. Habt Mut zum totalen Schweigen. Momente, ja, wo nichts passiert. Nur durch die Stille wird man wieder aufmerksam. Hast du vielleicht schon mal einen Heiligen gesehen? Aber ja, auf Erden gibt es viel verschiedenes Volk. Es gibt die Sünder und es gibt die Diener Gottes. Nichts verstehe ich. Gespräche soll man verstehen. Aber habe ich denn im Augenblick Verstand? Ich habe einen Instinkt. Durst. Er hat ja mal gesagt, ich trinke, weil ich Angst habe. Auch interessant, ne? Dass sich so bei so jemand wie Grüber überhaupt keine Routine einstellt. Er Angst hat, in den Probenraum zu gehen und eben dann Alkohol oder so zu sich nimmt, um sich da irgendwie zu beruhigen, in Fahrt zu bringen, Tür aufzumachen, innerliche Tür. Das sind ja auch alles schmerzhafte Prozesse. Dicho, nimm den Mantel. Verstehst du? Den Mantel. Und was hast du unter dem Mantel? Den nackten Körper. Zieh ihn nicht aus. Ich nehme ihn nicht. Die Sünde nehme ich nicht auf mich. Es fürchte die Götter das Menschengeschlecht. Sie halten die Herrschaft in ewigen Händen und können sie brauchen, wie's ihnen gefällt. Da, Angela, das ist ausdruckslos weinen, ja? Also wie eine Maske, die weint. Der fürchte sie doppelt, den sie je erheben. Denken die Himmlischen einem der Erdgeborenen viele Verwirrungen zu und bereiten sie ihm von der Freude zu Schmerzen und von Schmerzen zur Freude tief erschütternder Übergang, dann erziehen sie ihm in der Nähe der Stadt oder am fernen Gestade, dass in Stunden der Not auch die Hilfe bereit sei, einen ruhigen Freund. Also erstmal war ich da, als ich Klaus-Michael Grüber besucht habe, Er hat mich da rumgeführt auf der Insel, hat gesagt, guck mal hier, diese Kaimauer vom Hafen, ja, war kaputt. Findest du in meinem Bühnenbild von Tristan wieder. Oder hier, der Sandstrand, wo wir dann wunderbar diese großen Buchten an der Kotzowarschen, an der wilden Küste, sagt er, ist alles da, das ist Iphigenie auf Tauris. Also wo er sagt, ich finde hier alles, alles, was ich brauche für meine Inszenierung. Gleichzeitig natürlich so ein bisschen das Eremitendasein, was ihn dann auch wieder so ein bisschen mit Helderlin verbindet. Die Ungewissheit schlägt mir tausendfältig die dunklen Schwingen um das bange Haupt. Die dunklen Schwingen, ach, das. Die Ungewissheit schlägt mir tausendfältig die dunklen Schwingen um das bange Haupt. So ist es, ernst und nicht als leichte Metapher. Jetzt habe ich es gesehen, die Schwingen, und die waren dunkel. Das hält dich nicht im Rhythmus auf. Aber das, ich nehme das Bild ab. Schön. Nicht so, mein König. Ohne Segen, in Widerwillen, scheide ich nicht von dir. Verbann uns nicht. Ein freundlich Gastrecht walte von dir zu uns. So sind wir nicht auf ewig getrennt und abgeschieden. Wert und teuer, wie mir mein Vater war, so bist du's mir. Und dieser Eindruck bleibt in meiner Seele. Psst. Noch einmal. Leer machen. Nicht so, mein König. Ohne Segen. In Widerwillen scheide ich nicht von dir. Die kann sich opfern für die Winde, für diese Scheißkrieger da. Aber die ist eine geborene Anarchistin auch. Red oder schweig ich. Immer kannst du wissen, was mir im Herzen ist und immer bleibt. Löst die Erinnerung des gleichen Schicksals nicht ein verschlossenes Herz zum Mitleid auf? Wie mehr denn meins? In ihnen sehe ich mich. Also nicht die Worte dehnen, sondern sie einfach Bild für Bild deutlich betonen, sich auf den Konsonanten stürzen. Von Konsonant zu Konsonant, von Wort zu Wort, von Bild zu Bild, keine oberflächliche Patina drüber liegen, ja. Keine Sentimentalität, sondern Präzision, einfach, Klarheit und so weiter. Je ne connais même plus ma voix. Je parle et ma voix, celle des autres. Gröber hat immer wieder mit jungen Schauspielern zusammengearbeitet, die Einstieg in das Berufsleben waren. Er hat das zum Beispiel gemacht 1998 in Paris, hat er die Riesen vom Berge inszeniert, also mit Michel Piccoli als Cotrone. Und es war so aufgeteilt, dass 7 Schauspielschülerinnen, die an der Schwelle zum Beruf waren, die Rolle der Ilse an 7 Tagen hintereinander gespielt haben. An jedem Abend spielte eine andere Schauspielerin die Rolle der Gräfin Ilse. Celle des autres, tous les bruits. C'est pas nécessaire que tu vas avec la voix dans la tête. Es ist nicht nötig, dass du mit Kopfstimme sprichst. Klarheit, Aufmerksamkeit. L'attention et la clarté. Je trouvais l'œuvre si belle. Là, il a un peu après la crise. Ist nach Actrice ein Punkt? Écoute, ça, on le sent. Si tu négliges une virgule, tu négliges. Man merkt, wenn du ein Komma auslässt. Du kannst Vertrauen in die Satzzeichen haben. Ganz genau. Faire confiance à la ponctuation. À la ponctuation, absolument. Voici les témoignages. Vous devez me croire. C'est ça, comme ça. Ja, einmal stand Gröber bei einer Probe in Paris auf der Bühne direkt ganz in der Nähe der Schauspielerin, der hat die Hand ausgestreckt und den Blick nach oben gerichtet, als würde er vom Himmel her etwas empfangen oder ein Licht sehen wollen und so. Und er war wie eine Einheit, er war fast verschmolzen mit dieser Schauspielerin und der hat gesagt, also sie möge durch das Schweigen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Toutes de pauvres femmes, toutes du voisinage, toutes, et même, ça les ennuie. Imbécile, imbécile, me crie-t-il au visage. Der Gröber konnte sich also sehr, sehr wie versenken, also in eine Rolle. Es war wie eine Einheit. Und es war wie eine Unio Mystica zwischen ihm und dem Schauspieler oder der Schauspielerin. Also er konnte so eine Nähe herstellen, um in die Tiefe zu gehen. Bitte, mon fils. Ils ne peuvent pas croire que mon fils. Que mon fils. Ils ne peuvent pas croire que mon fils. Mon petit. Mais vous devez me croire. Voici les témoignages. Toutes de pauvres femmes. Toutes du voisinage. Nous nous connaissons toutes. Tout. Et nous nous connaissons toutes. Et toutes nous savons que c'est vrai. Que c'est vrai. Gröber hat auch immer gezeigt oder anklingen lassen oder erahnen lassen, auch wie einsam der Mensch im Universum ist, wie einsam der Mensch in der Natur ist. Und es gibt bei ihm auch darüber eine Trauer, eine Melancholie, die sich bei ihm selbst, bei den Proben, in Tränen geäußert hat. Gröber selbst standen die Tränen in den Augen, als er mit dieser jungen Schauspielerin geprobt hat und sozusagen den Himmel beschworen hat, der Schauspielerin sozusagen vorgeschlagen hat, sich in diese Dimension, in diese unendliche Weite zu öffnen. Also ich habe keine Lust mehr zu zerstören. Mein Traum vom Theater ist wahrhaftig die Ergriffenheit. Wir brauchen eine bewegende Einfachheit. Sich nicht mehr mit den schönen Inszenierungen zufrieden geben. Im Theater müssen Tränen vergossen werden. Wir brauchen diese Hingabe. Ich habe keine Lust zu zerstören. Ich habe genug von all dem deutschen Zeug, das die Gesetze vergewaltigt. Ich bin die Selbstmorde leid. Ab einem gewissen Alter muss man die Form auf sich nehmen. Der Regisseur ist ein Mensch, der von der Schönheit erzählt. Für die Inszenierung Ödipus in Kolonos, die 2003 am Burgtheater erarbeitet wurde, hat Gröber den Maler Amsen Kiefer für das Bühnenbild und für die Kostüme gewonnen. Kiefer hat in seinem Atelier am Boden Plastikplanen liegen, um sie vor der Farbe zu schützen, die runtertropft und so. Und diese Plastikplanen hat er an Holzlatten hochgezogen und mit Zwingen befestigt. Und ganz aus dem Schnürboden fiel während der ganzen Aufführung ständig Sand und Asche herunter und es schien Licht in diesen herunterfallenden Sand und diese herunterfallende Asche. Und das war so, als wären so Lichtfunken in diesem herunterfallenden Sand da eingestreut. Die Rolle des Ödipus hat Bruno Ganz gespielt, der über viele Jahre mit Gröber sehr, sehr eng zusammengearbeitet hat. Gröber und Kiefer haben Ödipus als einen Mann am Ende der Wanderschaft gesehen, als einen leidgeprüften Mann, der am Ende seines irdischen Weges angekommen ist und keine Kraft mehr hat, also ein ausgesetztes Leben geführt hat. So taste nach mir. Ich berühre dich schon. Führ ihn weiter, Mädchen. Nach vorne. Du kannst ja sehen. Irrgänger. Ein Irrgänger, der Alte. Nicht heimisch. Der bin ich. Hier. Denn das Ohr ist mein Auge, wie man so sagt. Keinem wird vom Schicksal verhängt Strafe zuteil, wenn er rächt, was er zuvor erlitten. Was weithin man hört, was nimmer verstummt, wie wirklich es war, das möchte ich vernehmen. Du Dulder, da du nun zur Ruhe kommst, wer bist du unter den Sterblichen? Nie frage mich, wer ich bin. Verhöre und forsche nicht weiter. Rede! Aufs Äußerste schreitest du zu. Rede! Aufs Äußerste zu. Aufs Äußerste. Aufs Äußerste. O Göttinnen der Tiefe! O Leib des unbezwungenen Tieres, das an den Toren den vielbesuchten ruht, unbezähmbarer Wächter bei Hades, wie ewig das Wort geht. Lass ungehindert ihn wandeln, den Weg. Ich suchte immer etwas, aber ich wagte das Auge nicht aufzuschlagen vor den Menschen. Ich hatte Stunden, wo ich das Lachen eines Kindes fürchtete. Und nun soll es anders werden. Es wird. Und ich sage dir, Herz, es soll ein ziemlich Feuer werden. Zweimal, sagtest du? Oh, du wirst in einem Tage 70 Mal vom Himmel auf die Erde geworfen. Soll ich dir es sagen? Ich fürchte für dich. Du hältst das Schicksal dieser Zeiten schwerlich aus. Siehe die Menschen an, die da herumgehen unter den Trümmern. Ich sehe eine Figur wie den Bakchenboten auf mich zukommen. Erklärt der Reisende, was ihm seine Füße, seine bloße Kraft und die Gespanntheit seiner Seele sagen, dass er aus sicherer Quelle weiß, die Stunde der Ruhe ist noch nicht gekommen, falls sie je kommen sollte. Freistaat! Es lebte nichts, wenn es nicht hoffte. Es heißt also weitermachen, ja? Weitergehen. Also kämpfen. Und niemals wird er verstehen, dass dieser Gang in die Ferne gerade das Gegenteil eines Verzichts oder einer Flucht bedeutet. Was soll ich tun? Was tun? Woher das Licht nehmen? Ihr müsst nicht ausfüllen. Was passiert, passiert. Denkt an den Federkill des Dichters. Er wusste nicht weiter. Besteht auf eurer Einsamkeit. Nicht die Philosophie mitliefern. Erst die Geste, dann das Wort. Nur durch die Stille wird man wieder aufmerksam. Peter Stein hat Grüber gefragt, ob er Lust habe, zu der groß angelegten Faust-Produktion, die 2000 in Hannover realisiert wurde, bei der Stein den integralen Faust inszeniert hat, also alle Verse, hat Grüber eine Parallelproduktion gemacht und für diese Parallelproduktion hat er das Stück Don Juan kommt aus dem Krieg von Ödin von Horvath gewählt. Robert Hungerbühler spielte den Don Juan. Ich habe gehört, bei den Proben hat es ganz stark geregnet. Sintflutartig. Ja, und es kam das ganze Wasser auch von den Bergen runter. Oder so, dass diese kleine Kanal konnte das nicht mehr tragen. Das war überschwemmt. Oder ja. Das hat es fast den gestalteten Raum weggeschwemmt. Ja, das war so ein Wall, also eine Böschung vor diesem Kanal, wahrscheinlich eben auch, um die Flut abzuhalten. Also erstens war Winter, es war auch ungemütlich und konnten wir ein paar Tage nicht proben. Und dann lief das Wasser langsam ab, die Böschung war komplett unwegsam. Also man ist eingesunken und so. Und oben war da ein bisschen ein fester Streifen, das war ja die Bühne, ja, dieser feste Streifen auf dem Wall, dieser horizontale Streifen. Und das hat aber im Grüber wahnsinnig gut gefallen. Also gerade diese Unwegsamkeit, also diese morbide Böschung. Und dann hat er mir eben gesagt, ja weißt du Robert, wenn du da links, da war so ein Bauwagen und ein Baum, einfach nicht auftreten kannst, dann kommst du einfach über den Baum zu deinem Auftritt. Ja, und so kam es dadurch, dass sich den ganzen Anfang sitzt Don Juan in einem Baum. Am Schluss ist er dann diese Metamorphose, wo er ja, wie sich auflöst, also wie zum schmelzenden Schneemann wird, das ist zum sterbenden Schneemann. Das war eigentlich dem Grüber seine wichtigste und liebste Szene, diese. Und ich weiß noch, da hat er immer gesagt, ja, das muss heiter sein. Also das Schneemann, man muss fast lachen können. Also wie wenn man beim Schneemann rausguckt, plötzlich fällt ihm der Kopf runter, weil es einfach taut. Es ist einfach jetzt nicht mehr zu halten oder seine Augen fallen raus. Und dann daran hatte der Grüber die größte Freude. Ja. Also dass einem Menschen plötzlich die Augen rausfallen oder ja, dass er sich nicht mehr halten kann und so in sich zusammenfällt. Also, er hat immer gesagt, ja, stell dir mal vor, du taust auf, ja. Und jemand guckt dich an und du wirst immer kleiner. Irgendwas. Also du implodierst, ja. Und also er hatte eine unglaublich heitere Vorstellung vom Tod, der Grüber. Ja, ja. Und am Schluss kommt ja noch ein Schiff vorbei. Also so rein zufällig, aber inszeniert. Das ist auch wieder typisch Grüber, dass also ein gesteuertes Naturereignis eigentlich stattfindet. Also das fand ich wahnsinnig. Wir Schauspieler haben davon nichts gewusst. Dann haben wir alle so auf dem Damm gestanden und sahen dieses erleuchtete Schiff vorbei und wussten nicht, ob das jetzt eine Butterfahrt oder irgendein etwas war oder inszeniert, ja. Und das war das Schöne daran. Grübers Theater ist von der Idee der Passage geprägt. Das ist wahrscheinlich sein Nukleus, also diese Idee des Wanderns, des Gehens, des Vorübergehens, das auf der Wanderschaft sein, das unterwegs sein. Das steht im Zentrum von Grübers Theater. Und in diesem Zentrum, mit der Erfahrung des Unterwegsseins, in diese Erfahrung ist immer auch das Scheitern, der Verlust und das Verlöschen eingeschrieben. Grüber hat sich selber dreimal mit dem Fauststoff beschäftigt, 1975 in Paris, dann Anfang der 80er Jahre mit Bernhard Minetti in einer sehr, sehr starken Reduktion an der Freien Volksbühne in Berlin. Im Schlussbild sieht man im letzten Bild Minetti abgehen und in der einen Hand hält er einen knorrigen Stock, mit der anderen Hand hält er den Rucksack am Rücken. Und Minetti geht ganz langsam ab. Man hört auf den Brettern, die die Welt bedeuten, hört man dieses Gehen. Und gleichzeitig hört man den Stock, den er immer wieder neben seinen Schritten setzt, der ihn sozusagen in diese Finsternis hineingeleitet. Ganz am Ende seines Lebens mit Dr. Faust, diese Busoni-Oper, die er an der Zürcher Oper inszeniert hat. Und im Schlussbild dieser Zürcher Oper geht der Dr. Faust ganz gerade ab, also mit erhobenem Kopf. Und aus der Bühnengasse tritt ein junger Mann auf, ganz nackt, bloß. Auf seinen Händen trägt er einen Olivenzweig. Und es ist so, als hätte Grüber im allerletzten Bild seine Inszenierung im Abgang des von Dr. Faust von diesem Jüngling eine Art Kreuz geschlagen. Also man könnte bei Grüber sagen, dass Grüber von so einer durchkreuzten Ästhetik geprägt war. Aber das Irrsal hilft, wie Schlummer, und stark mache die Not und die Nacht, bis das Helden genug in der ehernen Wiege gewachsen, Herzen an Kraft, wie sonst ähnlich den himmlischen sind. Es ist auf Erden alles unvollkommen, ist das alte Lied der Deutschen. Wenn doch einmal diesen Gott verlassen einer sagte, dass bei ihnen nur so unvollkommen alles ist, weil sie nichts Reines unverdorben, nichts Heiliges unbetastet lassen mit den plumpen Händen. Dass bei ihnen nichts gedeiht, weil sie die Wurzel des Gedeihens, die göttliche Natur, nicht achten. Dass bei ihnen eigentlich das Leben schal und sorgenschwer und übervoll von kalter, stummer Zwietracht ist, weil sie den Genius verschmähen, der Kraft und Adel in ein menschlich Tun und Heiterkeit ins Leiden und Lieb und Brüderschaft in Städten und in Häusern bringt. Und darum fürchten sie auch den Tod so sehr und Leiden um des Austernlebens willen, alle Schmach, weil höher sie nicht kennen als ihr Machwerk, das sie sich gestoppelt. Nein, ich kann nicht mehr. Es geht über meine Kräfte. Ich bitte dich zum letzten Mal. Ein halbes Glas. Es gibt immer eine Sache, die wichtiger ist als das, was man sagt. Die Qualität des Tabaks ist wichtiger als aller Inhalt des Satzes. Ein Stück über das Schuh ausziehen oder Nasen bohren und nebenher kommen dann Sätze von Gott. Jeder Satz ein Luxus. Auch versuchen, mit der Sprache jenseits zu gehen. Jenseits mit der Sprache. Was wir suchen, ist das Nichts. Das Schweigen ist länger als das Gespräch. Habt Mut zum Schweigen, zum totalen Schweigen. Momente, wo nichts passiert. Mein Traum vom Theater ist wahrhaftig Ergriffenheit. O wehe dem Fremdling, der aus Liebe wandert und zu solchem Volke kömmt. O Sonne, o ihr Lüfte, rief ich dann, bei euch allein doch lebt mein Herz, wie unter Brüdern. Ein Reisender geht ja nicht spurlos durch die Gesellschaft. Diotima. Noch hörte ich dich wieder. Noch einmal rührte wie Mailuft mich die Sprache des Leben. Ich will es dir gerade sagen, was ich glaube. Dein Feuer lebt in mir. Dein Geist war in mich übergegangen. Dann beim Paul als Kingsley gibt es ja diese hauptsächliche Sterbeszene, die ich da zu spielen hatte, wo Kingsley aufs Eis legt und dann halluziniert und auch ganz heiter eigentlich in einem Fiebertraum stirbt, eigentlich schön und unangestrengt und nicht wehleidig, auch eben schmerzlos. Also ich glaube, das war auch immer Grübers Beschwörung, wie man sterben kann, ja. So, ja. Ja, so ein Hinübergehen, ja, so ein... Prospero wird müde. Er vergisst schon die Namen der anderen. Sie gehen von der Bühne. Wahnsinn und Albtraum sind vorüber. Prospero liest in seinem Zauberbuch. Er ruft: Ariel, Ariel. Er schämt sich ein bisschen. Das Märchen verrinnt zwischen seinen Fingern. Prospero vergräbt sich im Sand. Es gibt ein Vergessen alles Daseins, ein Verstummen unseres Wesens, wo uns ist, als hätten wir alles gefunden. Schade, schade, dass es jetzt nicht besser zugeht unter den Menschen. Sonst blieb ich gern auf diesem guten Stern. Ich bin's gewohnt geworden, die Außendinge abzuschütteln wie Flocken von Schnee. Sie werden mich wohl in die Meeresflut werfen. Ich seh's gerne. Moreau war da, Bondy war da, Bruno Ganz war da. Und so ein paar Leute haben sich dann wirklich, André Wilms natürlich, durften sich von ihm verabschieden, der offensichtlich ganz heiter war, aber entspannt. Da war keine Panik und der Arzt erzählte es ja auch. Er hätte sich ja am letzten Abend, er brauchte natürlich jede Menge Morphium, ne? Das ist ja Logo, du hältst es ja nicht aus. Hätten da unten in seinem Haus gesessen in der Insel und der hätte sich quasi verabschiedet, ging die Treppe hoch und sagte Tschüss. Auf Wiedersehen. Legte sich hin und starb. Heute, bei halbem gelbem Mond, bist du auf der schönen Insel eingeschlafen. Besänftigend, tröstlich, heiter, der hohe Mann mit den Augen wie Bergseen, tiefgrün, funkelnd und dann oliv und bald schwarz. Zwei Trauertaschenlampen, ohne Tränen, uferlos, unerbittlich, schauend, unendlich liebend, schauend auf den lächerlichen Augenblick eines Blickes, einer Gebärde oder einer Silbe, in der Hoffnung, die Zeit möge anhalten, sich einbrennen für immer. Dann sagtest du nach einer Probe, wo rudimentär alles im Unklaren war, dass du alles gesehen hättest. und morgen Premiere sei. Und man saß so wie in so einem Theater quasi und guckte so mit dem letzten Akt zu, ne? Der Tod und die Überantwortung der Bio-Urne, die müssen sich halt auflösen im Meer, das ist ja mittlerweile Pflicht, wurde dann von dem Bruder, der mal Handballer war, über die Klippe geworfen. Aber wie ich da hörte, hätte er sich sehr ins Zeug blicken müssen, sonst wäre ihm die Urne, weil er ist ja nur Mordswind da über die Klippe, ne? Wäre ihm die Urne zurück ins Gesicht geflogen, wäre auch lustig gewesen. Grüber überall. Ja, das hätte ihn wahrscheinlich auch amüsiert. Aber die Leute saßen da wie in so einem Naturtheater und haben dem Spektakel zugeschaut, seinem Abgang. Rücksichtslos eine Idee durchziehen. Manchmal ist es auch nicht schlecht. Ja, manchmal ist es nicht schlecht. Aber man spürt ja, dass seine Gewalt, die er sich selbst antut, sich da. Und da kann krepieren drum, was will, kann sagen, die Dramaturgie, stimmt alles nicht. Ist scheißegal, es wird irgendwann stimmen. Wenn die Verrücktheit verrückt genug ist, dann ist sie besser als die Dramaturgie. Aber da muss man ganz schön verrückt sein. Das Theater muss durch Tränen gehen. Eine akustische Annäherung an die Arbeit des Regisseurs Klaus-Michael Grüber. Hörstück von Klaus Dermutz und Andrea Markgraf. Mit Auszügen aus den Inszenierungen Die Backchen von 1974, Die Winterreise von 1977 und Faust von 1982 sowie aus Christoph Rüthers Dokumentarfilm L'Homme de Passage von 1999. Im Studio Katharina Matz, Angela Winkler, Paul Burian, Willem Menne und Gerd Warmeling. Im O-Ton Paul Burian, Robert Hungerbühler, Friedemann Kreuder und Christoph Rüther. Biograf Klaus Dermutz. Dank an Wolfgang Endlich und Martin Grüber. Komposition Thomas Kürstner, Sebastian Vogel und Peter Pichler. Ton und Technik Alexander Brennecke und Gunda Herke. Regieassistenz Judith Geffert. Regie Andrea Markgraf und Klaus Dermutz. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2017.